In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. So, wir schreiben den 4. Dezember 2019. Wir kommen quasi gerade vom Impfen. Also wir sind schon wieder Straßenbahn gefahren, die Laune ist schon wieder gut. Und der Papa hat auch mehr Bammel da irgendwie vor als die kurze. Die fängt halt ein bisschen zu quietschen im Behandlungsraum. Da war aber auch diesmal der Arzt, von dem sie nicht weiß, was er tut. Und aber als sie hingelegt werden wollte auf Liege, da war es ja schon einigermaßen klar. Ein bisschen gequäkt, aber als der nette junge Onkel Doktor ihr da so ein Plastikreifen gegeben hat, da war es eigentlich auch schon wieder okay. Und jetzt hat sie Ruhe bis zum Grundschulalter vor irgendwelchen Impfungen. Und das ist doch auch schön. Und vor dem Onkel Doktor hat sie Ruhe bis in 9 Monaten. Also das ist ja fast, da muss sie fast noch mal ein Drittel so alt werden, wie sie schon ist. Noch ein bisschen älter. Ja, ich das Mathe-Genie. So, und zur Belohnung, obwohl sie schon wieder vergessen hat, was eben so gewesen ist, und dass das tapfer gewesen ist, was sie gemacht hat, geht es jetzt zum Aquazoo. Zur Belohnung hat sie eigentlich auch schon eine Scheibe Fleisch bekommen, die ich mitgenommen habe für alle Fälle. Das geht natürlich auch immer. Dafür habe ich auch kein vernünftiges Mittagessen dabei. Aber dann kriegt sie zur Belohnung gleich nochmal irgendwie Wurst. Aber ich habe auch Apfel dabei und Apfel hat sie auch schon gegessen. Also kein Gemüse, da muss unsere Gemüsepfanne irgendwann mal wieder herhalten. Wo ich immer denke, nicht schon wieder Gemüsepfanne und so, das schmeckt doch immer. Aber ich glaube, die letzte Gemüsepfanne ist auch schon war am Wochenende. Und da wir schon, Gemüsepfanne ist es ja nicht. Das ist Gemüseschmand und irgendwie warm, sodass es alles ein bisschen gar wird, aber noch bissfest. Ja, das schmeckt aber. Das kann man durchaus essen. Ich habe auch keine Ahnung, wozu jetzt Schmand und süße Sahne jetzt genau mal gut ist, weil irgendwie ich kippe halt alles immer rein, was im Kühlschrank noch ist. Und dann schmeckt das halt irgendwie. Außer Milch. Ich dachte mir, kann man nicht auch irgendwie Milch verwenden? Sind die Milchprodukte da nicht alle, die gesüßt sind? Irgendwie alle dasselbe? Weiß ich auch nicht. So, wir sind jetzt im Aquazoo Löbbecke. Wo ich am Anfang mal dachte, wo ist denn Löbbecke? Ich weiß nicht, ob der Betreiber so heißt. Um Fische zu gucken. Ja, ganz toll. Da gibt es eigentlich auch nur ein Aquarium. Also ich werde wohl irgendwie den Kinderwagen unten verstauen und ihr dann tragend das Museum erkunden. Mal gucken, wie lange das gut geht. Aber schauen wir doch gleich einfach mal. So, jetzt sind wir hier im Aqua-Teil des Aquazoos, also da, wo es Probes ist. Und hier plätschern Wasserfälle und es ist schön frühsam. Und man darf natürlich nicht mit den Kindern einfach so hier rein. Ich musste also den Kinderwagen nochmal mitholen und die Krokodile sind total uninteressant, aber die Schildkröten sind interessant, weil die sich mehr bewegen. Natürlich nicht alle, aber immer so 2 von 20. So. Und das finde ich die Kleine doch interessant. Ja. So, noch keine 4 Minuten gepodcastet, das muss länger werden. Aber immer wenn ich mich abends irgendwie so in die Bude stelle, dann kommt da eigentlich auch nur ziemlich Lama-Kram herum. Nicht, dass das jetzt toll werden würde. Aber der Abend ist eingeläutet und ich nutze die Zeit für ein Entspannungsbierchen, während die Königin die Prinzessin zu Bette bringt und ich auf den Anruf des Kassierers des Gartenlaubenvereins warte, der mir sagt, wie viel Geld er morgen in Empfang nehmen soll. Und irgendwie wollen die direkt Kohle sehen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das was Sinnvolles ist, das bezeugt worden ist. dass das überging, weil konnte aus Züge vergleichen. Ich glaube, das ist dann irgendwie nicht so geil. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß es auch nicht. Die Prinzessin hat eben noch ein schönes Ding gemacht auf der Heimfahrt in der Straßenbahn. Dann fing sie plötzlich an zu sagen, wow, wow, wow, wow. Da, wo wir hergefahren sind, eigentlich keine Wauwaus zu sehen gewesen sind und in der Straßenbahn auch kein Wauwau war, dachte ich, erklärt sie jetzt wieder irgendwie irgendwas Wauwau zu Wauwau oder möchte sie einfach Wauwau gerne sagen? Und es löste sich dann aber auf und zwar, wir waren da so im Eingangsbereich, da wo man halt seinen Kinderwagen so abstellt und da gibt es einen Sitzbereich, der ein bisschen höher ist. Und dort saß eine Frau, die hatte irgendwie so schwarze Stiefel an und oben übertrieben einen Kragen oder Fellaufsatz. Und warum auch immer, die Prinzessin war total überzeugt, das wäre Wauwau. Wow. Und rief begeistert den Schuhen zu, Wauwau, Wauwau. Wow, wow. Bis die Dame sie nicht mehr so süß fand. Die ganze Situation auch ein bisschen peinlich und war auch ein bisschen weniger berührt, aber wer weiß. Vielleicht hat ja die Prinzessin recht und das war mal ein Wauwau. Wow. Man soll ja nicht zu früh den Leuten Beobachtungen absprechen. Ja. Also wir waren irgendwie, ich weiß gar nicht, wann ich gepodcastet habe, wir waren halt noch in der Altstadt, haben Frikandel und Pommes verspeist. Also ich die Pommes, sie fast zwei Frikandel. Und also ein bisschen hatte ich auch, also so ein Viertel Frikandel muss ich wohl auch gehabt haben. Weil ich habe irgendwann gemerkt, das ist schon ein bisschen salzig. Also muss man schon ein bisschen was trinken. Und dann hat sie auch mal eben noch ihr Wasserbecherchen, ihr Wasserfläschchen mal eben geäxt. Und als wir zu Hause waren und ein Bettchen, hat sie halt noch ein Fläschchen geäxt. Also da war oftmaliger Reifenwechsel, also Windelwechsel angesagt. Upsala. Männer im Eingangsbereich. Des Bergschlösschens, unserer Straßenkneipe hier. Ja, was halt dazu geführt hat, heute hatte ich auch einen Schokoladen- und Fleischüberdosis. Also ordentlich Fleisch, zumindest zu viel Schokolade. Gefühlt, also diese Kinderschokolade-Kram. Und irgendwie, und dann mit dem Kaffee dabei, also irgendwann sagte der Körper, weil das ist irgendwie auch ein bisschen blöd. Nicht so lecker. Weswegen da gerade unbedingt noch ein Bierchen drüber wollte. Was bescheuert klingt, aber ich glaube, so ein bisschen eher Wasserzeugs ist wirklich gerade nicht schlecht. Was heißt Wasser? Aber etwas Wässriges. Und das Turm bringt Turmbräu. Turmbräu ist ja ein bisschen wässrig. Ich weiß gar nicht, wer das gar nicht gemacht hat. Wenn mich jetzt jemand sieht, denkt er, ich laber mit meiner Büchse. Was auch schön wäre. Ich weiß auch nicht, ob die Leute, die jetzt einfach immer in ihr Handy sabbeln oder in ihr Headset, ob es unter diesen Headset-Janern auch Leute gibt, die denen das komisch vorkommt, dass sie halt durch den Alltag laufen und irgendwas von sich geben und andere Leute gucken sie an und wissen nicht, was sie davon zu halten haben. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Podcaster sind die Einzigen, die das tun. Wäre natürlich noch die Frage, wie blöd ist das, Büchsenbier zu saufen? Irgendein Podcast, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal. Irgendein Podcaster meinte mal von wegen, das wäre gar nicht so schlimm, weil das ja recycelbar wäre. Es wird aber halt scheinbar nicht recycelt. Weiß ich aber nicht, weil Büchsen sind ja eigentlich doch ausfilterbar. Aber ich würde mich da jetzt nicht so viel drauf verlassen. Aber andererseits denke ich mir, das ist aber insgesamt nur durch Verbote wirklich veränderbar nachhaltig. Und es wird wegen mir jetzt keine Büchse mehr oder weniger produziert. Ich weiß auch nicht, was mit den Büchsen, die abgelaufenen Büchsen passiert. Die müssten doch irgendwie noch wirklich kaputt gemacht werden und entsorgt, oder? Weiß ich aber alles auch nicht. So, morgen steht Besuch in unserer zukünftigen Gartenlaube, dieser einer Linie wenigen an. Habe ich glaube ich auch schon erzählt. Also wir haben Anrufe gekriegt von wegen, man wolle das jetzt doch so langsam alles in trockene Tücher bringen. Und der bisherige Laubenbesitzer möchte für seine Küche noch 400 Euro haben. Und da müssen wir uns mal angucken, was denn an dieser Küche noch 400 Euro wert ist. Eigentlich ist es schon eine ziemlich kleine und ja, mit Küche neu installieren, da ist man auch ordentlich Kohle schon mal wieder los. Das werden wir morgen also uns anschauen. Da weiß ich noch nicht, was daraus wird, aber es scheint kein Problem zu sein, dass wir die Laube übernehmen. Also würde ich mich freuen, morgen Abend verkünden zu können. Neuer Gartenlaubenbesitzer zu sein. Und damit beende ich mal diese spannende Folge. Ein weiteres Kläppchen sicherlich morgen. Bis dahin, lasst euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.